بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Gut, letztes Mal haben wir, vielleicht ist euch aufgefallen, dass wir zweimal hintereinander Tawhid gemacht haben, und deswegen machen wir jetzt zweimal hintereinander Fiqh, um das auszugleichen. Und letztes Mal haben wir fertig gemacht das Kapitel über wie das Gebet tatsächlich jetzt verrichtet wird, ein komplettes Gebet. Und jetzt gehen wir zum neuen Kapitel Bab und fi bayani ma yukrahu fi salah. Jetzt geht es in dem Kapitel darum, was hassenswert ist im Gebet zu tun. Also was soll man im Gebet nicht tun. Und zu den Dingen, die man im Gebet nicht tun soll, ist, dass man sein Gesicht oder seinen Oberkörper, man sagt, also wortwörtlich die Brust, allgemein ist der Oberkörper, von der Qibla abwendet. Teilweise abwendet. Das soll man vermeiden. Das ist makruh. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam darüber gesagt hat, wa huwa ikhtilasun yahtarisu ash-shaytan min salat al-'abd. Das ist eine Art Diebstahl oder eine Sache, die der Shaytan vom Gebet des Dieners stiehlt. Das heißt, er stiehlt ihm seine Aufmerksamkeit im Gebet, indem er den Menschen dazu bringt, dass er irgendwo anders hinschaut oder sich kurz so bewegt mit dem Oberkörper. Okay? Und der Hadith ist bei Al-Bukhari überliefert. Es sei denn, diese Bewegung, es gibt dafür man braucht diese Bewegung, muss diese Bewegung machen aus einem bestimmten Grund, dann ist diese Sache unproblematisch, wie zum Beispiel im Falle der Angst, wenn man im Gebet ist und man hat Angst, dass irgendwie meinetwegen ein Tier oder irgendwas ist, kommt, dann darf man ruhig seinen Kopf bewegen und in die Richtung schauen und auch seinen Oberkörper leicht bewegen, ohne dass man sich dann ganz von der Qibla abwendet, ja. Oder aufgrund eines Kleinkindes, dass man auf ihn aufpassen muss, weil manche Kleinkinder spielen rum und hat man Angst, dass auf sie was fällt, eine Vase oder ähnliches, dann darf man auch sie beobachten, also dabei, dass sie nicht etwas machen, was sie verletzt. Sollte man allerdings sich mit seinem gesamten Körper abwenden von der Qibla und der Qibla sozusagen schon den Rücken zuwenden, ohne in einem Angstzustand zu sein, dann wird das Salah batil, das heißt, das Gebet wird ungültig, weil man auch ohne Grund die Qibla nicht angepeilt hat. Ja. Und das ist überliefert worden, dass Allah subhanahu wa ta'ala sein Gesicht dreht in Richtung des Gesichtes des Dieners, solange der Diener also sich vor Allah hingestellt hat. Wenn dann der Diener sich abwendet von Allah subhanahu wa ta'ala, dann wendet sich Allah subhanahu wa ta'ala auch vom Diener ab. Ja. Und jetzt ist also klar geworden, dass dieses Abwenden von der Qibla, leichte Abwenden von der Qibla, aus Angstgründen ist erlaubt. Ja? Denn auch im Falle eines Kampfes ist dies unbedingt ein Muss. Du kannst nicht kämpfen, während du nur in die Richtung Qibla schaust. Ja? Wenn es allerdings außerhalb der Angstphase ist, dann, wenn man sich mit dem Gesicht oder mit dem Oberkörper nur bewegt, ohne den gesamten Körper, dann, wenn es aus einem rechtmäßigen Grund war, dann ist es in Ordnung, und wenn nicht, dann ist es makruh. Ja? Und wenn man sich mit dem gesamten Körper wendet, ohne in diesem Angstzustand zu sein, dann ist das Gebet dann ungültig geworden. Ja. Es gibt auch noch eine zweite Art von sich abwenden von der Qibla, und zwar im übertragenen Sinne. Und zwar hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns mitgeteilt, dass es einen Shaitan gibt, der heißt Khinzab, ja. Und er sagte, also der Shaitan kann einen vom Gebet ablenken, oder versucht es zumindest, und sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Hadith bei Sahih Muslim, فَإِنْ أَحْسَسْتَ بِهِ, wenn du merkst, dass er da ist, فَتْفُلْ عَنْ يَسَارِكَ ثَلَاثَ مَرَّات وَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْهُ, dann sollst du dreimal auf deine linke Seite spucken und Isti'adha machen vor ihm, also Zuflucht suchen bei Allah vor ihm, also sagen A'udhu Billah minhu, ja, oder A'udhu Billah min Khinzab oder wie auch immer. Ja, das ist dann ist es auch makruh, dass man, also makruh heißt hassenswert, ja, also verhasst, dass man im Salah seine Augen, seinen Blick Richtung Himmel erhebt, dass man nach oben schaut im Gebet. Manche Leute machen das vielleicht, wenn sie Sami Allah und Hamida Rabbana schauen nach oben. Das ist verhasst ebenfalls. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila as-sama' fi salatihim. Was ist los mit Leuten, die ihren Blick nach oben gen Himmel wenden? Ja? Und ebenfalls hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Ebenfalls hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gedroht und hat gesagt, ihr werdet aufhören, oder solche Leute, die sowas machen, werden aufhören damit, und wenn sie damit nicht aufhören, dann werden sie blind werden. Und das Hadith ist bei Al-Bukhari überliefert. Ja. Kleine Bewegungen im Gebet machen das Gebet nicht ungültig. Es sei denn, es sind sehr viele Bewegungen. Also was meinen wir mit viel und wenig? Viel ist eine Bewegung dann, wenn jemand, der dich beobachtet, der Ansicht ist, dass du gar nicht betest. Ja, wenn jemand dich sieht und macht so viele Bewegungen, dass er eigentlich sagt, der betet eigentlich gar nicht, ne, dann waren seine Bewegungen zu viel und dann wird das Gebet dadurch ungültig. Aber es gibt keine Einschränkung, also eine Bewegung, zwei Bewegungen, drei Bewegungen und sowas. Das gibt es nicht, sondern vielmehr haben wir überliefert bekommen von über Aisha radiallahu anha. Sie sagte, جئتُ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق. Also ich kam, der Gesandte sallallahu alaihi wasallam war im Haus und hatte gebetet und die Tür war geschlossen, also abgeschlossen. Ja. Bis er dann die Tür für mich geöffnet hat. Ja. Hat sich also im Gebet nach vorne bewegt, hat die Tür geöffnet und die Tür war in Richtung Qibla. Hat nach vorne bewegt, Tür aufgemacht und dann sagte sie, ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَكَانِهِ, dann ist er wieder zu seinem Ort zurückgelaufen, wo er am Beten war. Der Hadith ist bei Tirmidhi, Abu Dawud, Ahmed und An-Nasai und der Hadith ist Hassan. Und ebenso hat Abu Qatada radiallahu anhu überliefert, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam كان يصلي وهو حامل أمامة ابنة Zainab. Also der Gesandte sallallahu alaihi wasallam betete, während er Umama bint Zainab trag. Ja, Torah trug. Und فَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا, wenn er aufgestanden ist, hat er sie getragen. وَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا, und wenn er ins Sujud gegangen ist, hat er sie niedergedeckt. Der Hadith ist bei Muslim. Und wie man sieht, diese Bewegung, es sind viele Bewegungen, sind nicht 1, 2, 3, sondern sind noch viel mehr als 3. Und trotzdem, das Gebet wird natürlich nicht ungültig, weil der Hadith ist eindeutig. Und was ist die Einschränkung? Die Einschränkung ist ganz klar, dass es einen Grund gibt, und es ist keine Notwendigkeit, es ist keine Darura, sondern es ist eine Haja, einfach man braucht das einfach, ja. Man braucht diese Bewegung, oder man muss dieses Kind halten, weil es uns schreien würde, oder ähnliches. Ja. Wenn allerdings der Betende viel Bewegungen macht, und aus Vergessenheit, viel Bewegung macht aus Vergessenheit, darunter gibt es Meinungsverschiedenheit unter den Gelehrten. Manche von ihnen sagen, dass das Gebet dadurch ungültig wird, und manche von ihnen sagen, dass das Gebet dann immer noch gültig ist. Der Betende soll in seinem Gebet nach der richtigsten Ansicht an die Stelle schauen, wo er in sich niederwirft. Also da, wo du dein Gesicht auf den Boden legst, dahin sollst du im Salah schauen. Ja? Und du sollst nicht einfach auf die Wand vor dir schauen oder auf irgendwelche Verzierungen, die in der Wand sind, oder irgendwelche Verzierungen, die im Teppich sind, oder irgendwelche Schriften, die irgendwo eingraviert sind oder geschrieben sind, oder ähnliches, da sollst du nicht deinen Blick drauf werfen, sondern du sollst dich auf dein Gebet konzentrieren, denn all diese Sachen lenken dich von deinem Salah ab. Was auch makruh ist, dass du deine Augen schließt, ohne dass es dafür irgendeinen Grund gibt, denn dies gehört zu den Taten der Juden, und sollte man allerdings die Augen schließen aufgrund einem rechtmäßigen Grund, weil zum Beispiel jemand oder weil vor einem Sachen sind, die einem vom Gebet ablenken könnten, wie zum Beispiel Verzierungen oder ähnliches, dann ist es also nicht verhasst, dass man seine Augen schließt. Und das ist, was Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala gesagt hat. Im Salah ist es ebenfalls makruh, dass man sich so hinsetzt. Wir haben über Al-Iqa'a gesprochen und haben gesagt, dass es da verschiedene Formen von Iqa'a gibt. Es gibt eine Form, wie der Hund sitzt, und das ist die Form des Iqa'a. Da gibt es mehr als eine Erklärung, Auslegung, wie das ist. Auf jeden Fall haben wir darüber geredet. Und Iqa'a ist auch eine Sache, die makruh ist im Gebet. Ja, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt. إذا رفعت رأسك من السجود wenn du deinen Kopf hochhebst zum Sujud فلا تقع كما يقعي الكلب also setz dich dann nicht so hin wie der Hund sich hinsetzt ja der Hadith ist bei Ibn Majah und Al-Albani rahimahullah sagt der Hadith ist Hasan ja was auch makruh ist ist dass man im Gebet sich an eine Wand lehnt während man steht ja es sei denn es gibt dafür einen Grund weil es die Anstrengung wegnimmt ja aufgrund zum Beispiel von Krankheit ja aber nicht indem man also übertrieben lang betet und dann dadurch ermüdet und dann also freiwillige Gebete macht zum Beispiel in der Nacht und viel betet und sich dann irgendwie abstützt damit man weiter stehen bleibt nein da gibt es entweder die Möglichkeit du sitzt oder sogar liegst aber das, oder dass du einfach schläfst, ja, aber es ist so ein freiwilliges Gebet, ja. Man sollte sich da nicht, also extra jetzt irgendwie, anlehnen an ein Seil oder eine Wand oder ähnliches, ja. Aber wenn man es aus Krankheitsgründen macht, oder, weil man nur mit einem Stock zum Beispiel stehen kann, ohne Stock man nicht stehen kann, und es ist keine sehr große Anstrengung für einen, dann muss man es sogar machen, denn Al-Qiyam gehört ja zu Arkan al-Salah, also zu den Rückenteilen des Salahs. Ja, was auch makruh ist, dass man im Salah, im Sujud ist und dann seine gesamte Handfläche auf den Boden legt. Die Handfläche auf den Boden legt. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, وَلَا يَبْسُطُ أَحَدُكُمْ ذِرَاعِهِمْ بِصَاتَ الْكَلْبِ Also, man hat verboten, dass man seine Hände so hinlegt oder so flach legt, wie der Hund sie flach legt. Und ein Hund macht das. Deswegen ist es uns verboten worden. Und wie wir sehen, ist uns öfter verboten worden, einem Tier nachzumachen. Und der Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim. Was auch makruh ist, ist, dass man im Gebet Bewegungen macht, die völlig unnötig sind und die mit dem Gebet nichts zu tun haben. Wie zum Beispiel, wenn ein Mann an seinem Bart rumspielt oder an seiner Kleidung rumspielt oder ähnliches. Oder dass er, wenn er zum Beispiel im Sujud ist, besonders früher, das heißt früher, also auch noch heute an vielen Orten, wird gebetet auf Käse, Steinen vielleicht, ja, wenn man draußen ist oder auf dem Sand, dass man dann mit dem Boden rumspielt mit der Hand und solche Sachen. Ne? Auch wenn man zum Beispiel zum Sujud geht, macht man nicht jetzt sekundenlang die Steine weg, also es reicht einmal und dann macht man Sujud und die Sache ist erledigt. Ja. Dann, was auch verhasst ist, dass man im Gebet seine Finger knacksen lässt. Fingergelenke knacken muss, ja. Oder dass man irgendwie seine Finger ineinander legt. Ja, ja klar, also machst du das, am besten genau das, was der Prophet jetzt auch dann gemacht hat und das war's. Ja. Und das ist auch makruh, dass man betet an einer Stelle, wo vor einem etwas ist, was einen ablenken wird vom Gebet. Also achtet man vorher darauf. Ja. Und deswegen übrigens ist natürlich das beste Gebet auch besonders bei Fardh, was man in der Moschee verrichtet, ja, weil da ist man dann nicht abgelenkt von zum Beispiel Familienmitgliedern oder ähnliches. Ja, dann, was auch makruh ist, dass man an einem Ort betet, wo Bilder sind oder Figuren sind, denn dies ähnelt dann den Ibadat oder Ibad al-Asnam, die Leute, die Götzen angebetet haben. Deswegen ist es verhasst, dass wir an solchen Orten beten. Egal also, ob das Bild zweidimensionales Bild ist oder ob es ein dreidimensionales Bild ist. Ja. Was man auch nicht machen soll, was auch makruh ist, dass man ins Gebet reingeht, während man nicht klaren Gedanken hat. Also, wenn man abgelenkt ist mit einem Problem oder ähnliches. Ja. Also, nicht falsch verstehen, natürlich manchmal, das Gebet hat eine Spanne, muss man verrichten. Oder wenn es Pflichtgebet ist in der Moschee, dann musst du das, die Iqama musst du anfangen zu beten. Da kannst du nicht sagen, später. Ja, das geht nicht. Aber wenn du zum Beispiel freiwilliges Gebet verrichten willst oder die Wahl hast, das Gebet ein bisschen abzuwarten, solange du es noch in der richtigen Zeit verrichtest, dann betest du dein Gebet, wenn du klaren Gedanken hast und nicht mehr irgendwie abgelenkt bist. Und was zum Ablenkung zum Beispiel führt, ist, dass man sein großes Geschäft verrichten muss oder sein kleines Geschäft verrichten muss oder wenn man Blähungen hat, ja, oder wenn es sehr kalt ist oder wenn es sehr heiß ist. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hat auch das Gebet manchmal hinausgeschoben, das Dhuhr-Gebet, bis es nicht mehr so heiß war, wie in der stärksten Zeit der Hitze, in der Mittagszeit. Oder wenn man hungrig ist oder wenn man Durst hat, ja, all diese Sachen, ist klar, dass sie einem vom Khushu' ablenken im Gebet. Ja, deswegen soll man dann erst die Sachen stillen. Gut. Ebenfalls ist es auch Makruh, was auch in die gleiche Kategorie passt, dass man ins Gebet hineingeht, wenn das Essen serviert ist. Ja? Und, Voraussetzung, man sich nach diesem Essen auch sehnt. Das ist klar. Also man möchte, man hat Hunger, man hat ein Bedürfnis, dieses Essen zu sich zu nehmen, dann soll man dieses Essen zu sich nehmen und danach erst beten. Okay? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, La salata bi hadrati ta'am wa la huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Kein Gebet für denjenigen, wenn da sein Essen also bereitsteht oder wenn er sein Geschäft verrichten muss, egal ob das große oder das kleine. Hadith ist bei Muslim, ja. Und wie ist das jetzt? Heißt das, dass sein Gebet ungültig ist? Wir sagen, wenn er so großen Hunger hat oder so stark sein Geschäft verrichten muss, dass es ihn vom Khushu' des Gebetes gar nichts mehr übrig lässt, dann sagen wir, ist sein Gebet ungültig, entsprechend der Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, la salata, kein Gebet für denjenigen, der dessen Essen also bereitsteht oder derjenige, der sein Geschäft verrichten muss. Und wenn er, und dann dementsprechend, ja, wenn er keinen Hunger hat, dann ist das Essen spielt er keine Rolle, dann kann er sein Gebet verrichten und dazwischen sind Stufen und je nachdem, wie stark ihn das vom Gebet ablenkt, dementsprechend erhält er dann seine Belohnung. Ja, natürlich heißt es auch nicht, dass man dann seine Mahlzeit einnimmt, wie unser einer, und isst dann eine halbe Stunde, weil dann natürlich nach einer halben Stunde das Gebet schon vorbei. Okay? Das heißt, dann nimmst du deine Mahlzeit so ein, dass du nicht mehr diesen Hunger verspürst, den du vorher hattest. Und das wissen wir alle, geschieht nach ein wenig Bissen, hat man schon nicht mehr diesen starken Hunger und dann kann er sein Gebet verrichten. Ja. Gut. Aber natürlich sollte die Zeit knapp sein, dann erst Gebet verrichten. Sollte die Zeit knapp sein, dass die Gebetszeit ausläuft, dann natürlich erstmal das Gebet verrichten und danach sein Geschäft verrichten. Ja. Gut. Und die zweite Ansicht unter den Gelehrten ist, dass man erst sein Geschäft verrichtet, auch wenn die Zeit ablaufen würde, und man würde dann das Gebet mit dem kommenden Gebet zusammenfassen, wenn es ein Gebet ist, das man mit dem Gebet zusammenfassen an, aufgrund der Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam in diesem Hadith, den wir gerade eben erwähnt haben, bei Sahih Muslim. Ja. All dies, warum? Damit man sich bewusst macht, oder damit man aufpasst, damit man Allah subhanahu wa ta'ala sein Recht gibt in Bezug auf das Gebet, und indem man in das Gebet hineingeht, während man mit dem Herzen und dem Geist anwesend ist. Ja, was auch makruh ist, ist, dass man, wenn man im Gebet irgendetwas extra hintut, worauf man Sujud macht. Warum? Also etwas, worauf man Sujud macht, ja, seinen Kopf dann drauf tut, ja, seine Stirn. Weil dies gehört zu den Eigenschaften der Rafida. Und man ihn würde ihnen dann ähneln, denn sie machen auch immer etwas hin, worauf sie extra Sujud machen. Ja, was auch makruh ist, dass man nach dem Gebet das, was einen von der Erde an der Stirn oder an der Nase hängen geblieben ist, dass man das irgendwie danach wegwischt, also im Gebet da ist und dann sich das, was an der Stirn hängen geblieben ist oder an der Nase wegwischt, aber nach dem Gebet natürlich kann man es dann wegwischen. Ja. Was verlangt ist, dass man tatsächlich als Muslim sich in seinem Gebet Allah subhanahu wa ta'ala ganz widmet, mit allen Körperteilen, und so sieht man das nicht einmal Hände bewegen und sonst, sondern alles hat Khushu', alles ist in Demut für Allah subhanahu wa ta'ala. Und eine Möglichkeit, wie man das erreichen kann, ist, dass man sich bewusst macht, dass man vor Allah subhanahu wa ta'ala im Gebet steht. Das zum einen, und zum anderen auch, indem man sich bewusst macht, dass man Allah subhanahu wa ta'ala dringend braucht, und dass man sich also ihm völlig ergibt und unterwirft. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى, achtet auf die Gebete und das mittlere Gebet, وقوموا لله قانتين, und stellt euch demütig vor Allah hin. Ja. Und selbstverständlich gehört zu Demut, sieht man an den Leuten, je mehr jemand sich bewegt und kratzt und weiß nicht was, desto weniger Demut hat er tatsächlich im Gebet. Also, und auch was dabei hilft, dass man nicht unnötige Bewegungen macht, ist, dass man lernt, zu welchen Positionen hat der Prophet seine Körperteile wie gelegt. Ja? Wenn man sich bewusst macht, ich brauche jetzt meine Hände auf die Knie beim Ruku', weil der Prophet seine Hände hingetan hat, wird man vielleicht nicht auf die Idee kommen, sich zu bewegen. Oder ebenfalls, wenn man gelernt hat, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam die rechte Hand auf die linke Hand getan hat, im Gebet wird man nicht auf die Idee kommen, irgendwie was anderes mit den Händen zu tun und so weiter und so fort. Ja. Und all dies, damit man auch sein Gebet verrichtet hat, in Wirklichkeit sein Gebet verrichtet hat und nicht nur äußerlich. Ja. Weil wir lernen, alhamdulillah, gibt es viele Leute, die nachdem sie nicht religiös gewesen sind, werden sie religiös und sie lernen und das Gebet und sie kaufen sich das Buch über das Gebet und lernen es und machen es nach, wunderschön gut. Aber was viele Leute also leider auf keinen Fall im gleichen Maße üben wie diese Äußerlichkeiten, und das meine ich jetzt nicht abwertend, die Äußerlichkeiten, sondern es ist ja der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ja so gebetet, ja, aber dass sie vergessen, sich genauso zu konzentrieren auf die Innerlichkeiten, wenn man das so sagen kann im Deutschen, ja. Also wenn wir uns so viel achten würden auf unsere Khushu' im Herzen, dann wäre es vielleicht noch besser, als wenn wir auf Sunna-Teile achten im äußerlichen Teil. Denn die Sunna-Teile im äußerlichen Teil, davon wird unsere Gültigkeit des Gebets nicht abhängen. Aber wenn wir keine Khushu' im Gebet haben, dann haben wir auch gar keine Belohnung. Ja? Weil der Mensch erhält ja von dem Gebet das, was er, also den Betrag an Belohnung, für den er mit dem Geist anwesend war. Ja? So heißt es im Hadith überliefert, ja. Deswegen also sollte man sich wirklich mehr auf diese Sache konzentrieren. Ja. Und da möchte ich nicht vergessen zu erwähnen, und das ist eine Sache, auch wenn sie jetzt vielleicht nicht akut ist unter uns oder so, aber vielleicht kann man das weitergeben, und zwar wenn ihr irgendwo seht, dass jemand eine Moschee baut, ja, oder einen Gebetsplatz errichtet, ja, er soll es machen, so einfach es geht, den einfachsten Teppich, ohne irgendwas draufgemalt, aufgezeichnet, keine Striche, keine Linien, keine Verzierung, kein gar nichts. Es gibt nicht sowas wie Teppiche mit islamischer Kalligrafie. Also was heißt das denn? Ich meine, früher, die haben das nicht gehabt, also haben wir das auch nicht. Und auch nicht an die Wand Verzierung und auch nicht da schreiben Allah und da Muhammad und auch noch gleich groß und nebeneinander und weiß nicht was. Alle dies und hier Ali und da weiß nicht was Name. Alle diese Sachen weglassen. Die Moschee wird schön durch was? Durch die Leute, die kommen. Ja, sicher. Und nicht durch die Verzierungen. Wir haben, alhamdulillah, genug Moscheen mit Verzierungen. Und für diejenigen, also ich weiß es von meinen Eltern, die waren in Istanbul, okay? Mashallah, die haben wunderschöne, große, riesige Moscheen. Riesig, riesig, ja. Aber das Verhältnis der Leute, die beten müssten in den Moscheen, mit der Größe der Moschee, wenn man das so ins Verhältnis bringen kann, das steht in keinem Maßstab. Ja. Aber Prunk und geschrieben und ich denke mal, das ist in allen islamischen Ländern so der Fall. Und auch in Deutschland hier, wenn manche Leute Moscheen bauen, geben sie, sage ich mal, freundlich ausgedrückt, mehrere tausend Euro aus, um Verzierungen zu machen, Farben zu machen und so weiter und so fort, ja. Wenn sie dieses Geld nehmen würden, investieren würden, einen, der zum Beispiel den Leuten Koran beibringt und so, mehrere tausend Euro, ja. Der kann in mehreren Monaten beschäftigen. Ich glaube, das wäre viel, viel sinnvoll. Wallahu a'lam. Man kann gerne anderer Meinung sein, aber ich glaube, hier darf man keine andere Meinung sein. Ja. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns und euch den Erfolg dazu verleihen, sodass wir das Gute erhalten in diesseits und im Jenseits und glücklich werden in diesseits und im Jenseits. Und Wissen ist Licht. Das wissen wir. Und das ist übrigens eine Sache, wenn man weiß, was man tut im Gebet, im Salah und so, dann fühlt man sich auch viel sicherer. Dann hat man das Gefühl, alhamdulillah, ich bete genau wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gebetet hat. Und wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.